Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Sex in the City, Staffel Nummer 3, Episode Nummer 2, Sex and Politics, Politically Erect. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir fangen wieder mit der Inhaltsangabe an. Carrie ist mit ihrem Rechnungsprüferkandidaten Bill Kelly im Wahlkampf zusammen und reflektiert über Politik. Daraus resultiert unter den Freundinnen eine Diskussion über Politik, Politiker und Fickbarkeit. Als Carrie zugibt, eigentlich ganz zufrieden zu sein mit der Beziehung, bringt Bill Golden Showers ins Spiel. Sie überlegt lange, bietet Kompromisse an, aber er macht dann Schluss, weil sein Wahlkampfteam sie für eine schlechte Partie hält. Daraufhin schreibt sie eine Kolumne. Miranda möchte sich trotz Steves Drängel nicht kampflos in die Monogamie begeben. Sie macht eine Liste, was für und was gegen ihn spricht. Samantha lernt aus Versehen einen kleinen Mann namens Jeff kennen. Charlotte schmeißt eine Party, auf der Frauen die Männer mitbringen, an denen ihnen nichts liegt. Als Jeff am Rande der Party mitbekommt, dass Sam ihn dort loswerden will, versucht er sie durch Sex umzustimmen. Und mit Sex und Humor schafft er es tatsächlich, 2 Wochen mit Sam zusammen zu sein, was Carrie als ernsthafte Beziehung einordnet. Stanford verguckt sich in Kellys Wahlkampfmanager und Carrie lügt ihn an, der sei hetero. Oh mein Gott, wollen wir die kleinen Themen erstmal abhaken, bevor wir Stanford. Zu Carrie kommen? Ja, Stanford. Sein Gaydar schlägt aus und er verguckt sich total in diesen Typen, der okay aussieht. Und dieser Moment ist doch so furchtbar, oder? Wo er sie bittet, also wo er Carrie bittet, ja, geh mal rüber, frag mal, verkuppel uns so ein bisschen, ne? Ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass er sie bittet, sie zu verkuppeln. Oder dass sie ihn anlügt. Naja, es ist ja nett gemeint. Ne? Also sie geht ja dann dahin und so meint, ja, druckst ein bisschen rum und ja, ich hätte da ja jemanden, ne, und der hat sich irgendwie verguckt. Oh ja, das klingt gut. Oh ja, es ist aber ein Mann. Ja, reden Sie weiter. Ne? Ja, oh, das ist ja auch total überrascht. So, oh, sein Gaydar hatte doch recht. Und dann meint sie so, ja, der Typ, der da an der Tür steht, so, ne. Wow, der gut gebaute Blonde, muskulöse, Präzision, der mit der Stirnglatze, so. Wie sie das sagt, nee, der mit der Stirnglatze. Aber mit wundervollem Charakter. Genau, nee, mit tollen Sinn für Humor, so, okay, ja. Ja, das war irgendwie sehr traurig, ja, und dann dreht sie sich um und geht dann zu Stanford, nee, der ist hetero. Aber die Begründung, warum Stanford weiß, dass er schwul ist ja auch geil, ne? Er hat ihn beim Rollerbladen auf der Fifth Avenue gesehen oder so. Scheint ja zu funktionieren. Sehr gay, ja. Sehr, sehr gay. Ja, super. Dann weiß man es fürs nächste Mal. Wenn man in New York ja, jedenfalls ist. Fand ich diesen Move von ihr nicht nett. Weil, ich meine, man trifft sich immer zweimal und jetzt, wenn er dem dann wieder begegnet, geht er davon aus, dass der hetero ist und da könnte eine. Da, und, oder wenn nicht, dann findet er halt raus. Ja, weiß ja auch nicht. Ja, aber es könnte ja auch sein, dass er gelogen hat. Ne? Also, Carrie ist da schon nett zu ihm, weil Stanford sieht halt nicht wie der Typ, der neben ihm stand, aus. Also, das muss man halt sagen. Und es gibt halt Leute, die nicht so auf Charakter, sondern mehr aufs Aussehen gucken. Vor allem bei so kleinen Dates. Kann man halt auch nachvollziehen. Aber naja, ja, finde ich ein bisschen schade. Ja, aber ihn dann zu schonen, heißt ja quasi dem anderen Recht zu geben. Weißt du? Ich meine, du könntest ihm ja sagen, nee, du bist nicht sein Typ oder so. Nee, ist ein arroganter Fatzke, hätte ich gesagt. Ja, aber. Lukistische Bitch. Das ist aber auch so, die würden auch nicht zusammenpassen vom Äußerlichen, ne? Man muss nicht vom Äußerlichen zusammenpassen, Chris. Ja, stimmt schon. Oh Gott. Ja, ich bin schon wieder mit meiner Wolke gefangen. Naja. So, das sollte eine kleine Geschichte bleiben. Genau, das soll eine kleine Geschichte bleiben. Dann haben wir noch andere Geschichten, nämlich die Geschichte mit Miranda und Steve. Das finde ich irgendwie ganz furchtbar. Vor allem hat die überhaupt kein Ende, oder? Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe den Satz aufgeschrieben im Laufe dessen, aber dann ergibt sich daraus gar nichts. Nö, da passiert auch nicht wirklich was. Sie sagt nur, dass sie, also er möchte, also sie sagt, obwohl sie keine anderen Dates hat, dass sie das jetzt noch nicht als exklusive Beziehung betrachtet, weil sie wahrscheinlich auch immer noch nicht zugeben will, dass sie jetzt überhaupt eine haben. Und er sagt, dass er aber schon eigentlich ganz deutlich Exklusivität haben will und eigentlich auch keinen Bock hat auf andere Frauen und so. Und dann macht sie eine Liste Oder sagt, ja gut, dann mache ich jetzt eine Liste, was für und was gegen ihn spricht. Aber das wird auch nur einmal erwähnt, wenn ich mich recht erinnere. Da sagt sie irgendwie kontra seine blöden Witze, ja. Pro sein süßer Po. Ja, oder so. Ja, das ist das Einzige. Aber es ist so ein typisches Miranda-Ding, was wir auch in den zukünftigen Folgen beziehungsweise auch im Film hören, dass sie halt gerne mit Listen arbeitet. Ja, was ich aber wobei noch Carrie ist, die vorschlägt. Ja, Carrie ja, sagt, ja naja, ihre Liste, Pro, also sie, das ist halt so ein Miranda-Ding, ne? Das kennen ihre Freundinnen, okay. Ja, deswegen. Ach so, so hatte ich das nicht verstanden, stimmt. Mhm. Ja, was mich da so ein bisschen, mich nervt das ja so ein bisschen, dass ich hatte einen Artikel gelesen heute Morgen, der über den Shiny Penny-Syndrom berichtet, also kurz erläutert, das ist so das Typische bei den Homos, wenn sie nämlich jemanden daten oder gerade mit jemanden schreiben, sich aber nicht festlegen wollen, weil eventuell noch was Besseres kommen will. Und ja. Das fühlt sich genauso an, das ist nicht schön. Und vor allem hat es Steve nicht verdient, weil er ist echt ein Netter. Er ist ein relativ gut aussehender Typ, finde ich. Du bist voll auf Steves Seite. Ja, absolut, hallo. Das ist so ein toller Mensch. Und ja, er ist halt auch hilfsbereit, er ist immer für sie da, er ist halt wirklich auch selbstständig, er kann ihr Kontra geben, er weiß, was er machen muss, um halt nicht irgendwie Schoßhündchen wie den Namen, den wir nicht nennen wollen. Ja, also deswegen finde ich das so ein bisschen tragisch, diese Geschichte. Ja, dann haben wir nochmal die Samantha. Die Samantha, die sich an der Bar einen Martini gönnt, da wird ein Martini erwähnt, und dann den Jeff kennenlernt, der sich neben sie setzt, beziehungsweise schon plötzlich neben ihr sitzt und sozusagen direkt Aug in Aug mit ihr flirtet und alles ist super, er ist total charmant, er ist total nett, er hat Humor, er hat Stil, er sieht gut aus, in Anführungszeichen. Samantha. Und, ja, für Samantha. Samanthas Typ. Genau, absolut Samanthas Typ. Und ist ganz toll und er gibt ihr die Visitenkarte, sie gibt ihre Visitenkarte, also Menschen, die auch ein bisschen Karriere machen. Und, passt eigentlich super. Dann steht er auf und er ist brusthoch. Und sie ist so, oh, okay, was war das? Warum? Ich bin verabredet mit jemandem, der so groß ist wie meine Brustwarzen. Also der mir zu Brustwarzen hinreicht. Das ist irgendwie nicht so. Da hat sie auch unfassbar viele Probleme mit. Was mich total nervt. Treffen die sich überhaupt zwischendurch irgendwann? Ja. Oder bringt sie ihn direkt mit zu der Party? Nee, sie treffen sich, glaube ich, aber das sieht man nicht. Und dann, sie erzählt davon nur von, ne? Genau. Ja, genau. Sie erzählt davon und dann treffen sie sich zu Talets Reste-Ex-Party. Also man bringt die Ex-Freunde mit, wo es irgendwie nicht wirklich gut gelaufen ist und dann sucht man sich einen neuen. Das findet er dann heraus und findet das irgendwie gar nicht so charmant. Und es ist ja auch nicht charmant, ihm das nicht zu sagen. Ja, das geht gar nicht. Also wirklich. Also auch Samantha, die Art und Weise, wie sie mit ihm umgeht, ist einfach, das geht gar nicht. Also das auch nicht anzusprechen, dass sie ein Problem mit der Größe hat, so lange nicht anzusprechen, ist, das gibt, also das ist, finde ich, absolutes No-Go. Und er findet das halt auf dieser Party raus. Das hatte sie doch mit diesem Edward, bei dem war das auch schon so, dass sie ganz lange nicht drüber gesprochen hat, dass sie eigentlich zufrieden ist, aber seinen Schwanz zu klein. Ja, aber es war die alte Samantha, nicht die neue. Neue ja, Samantha. Gibt es keine neue Samantha. Ja, die fällt immer wieder so zurück, das stimmt. Naja, wie dem auch sei, er findet es heraus, ist dann total angepisst. Und meint dann mit ihr, ja, wenn du mit mir mal in die Kiste steigst, dann weißt du, was du an mir hast. Das finde ich lustig, also diese Reaktion nicht. Also die fand ich ganz interessant. Also dass er das nicht so als, ja, weißt du, fuck you, ich habe was Besseres verdient oder ja. So, und wegstürmt, sondern dass er das als Ansporn nimmt, irgendwie noch Challenge. Aggressiver zu werden und zu sagen, okay, du hattest noch keinen Sex mit mir, also du weißt nicht, was du verpasst. Ja, absolut. Diese Confidence, die er dann da. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut oder schlecht oder ein bisschen traurig finde, aber im Endeffekt. Also ich glaube, also es macht auf mich den Eindruck einer Strategie, also dass er sich so ein dickes Fell antrainiert hat, weil er das schon so oft gehört hat oder so, und dass das jetzt seine Gegenstrategie ist oder so. Ja. Die ja funktioniert. Also der scheint ja irgendwie gut im Bett zu sein. Stimmt. Ja, und dann trifft sie sich halt doch mit ihm in einem Restaurant und essen ganz schick und dann geht er kurz für kleine Knaben, wie er das nennt, was sie schon ganz furchtbar findet, dass er das sagt. Und dann fällt ihr auf, dass er bei Bloombergs in der Kinderabteilung einkaufen geht, was so gar nicht geht. Und dann stürmt sie mehr oder weniger raus, trifft dann auf ihn und meint so, nee, das geht nicht. Ey, sorry, du gehst einkaufen in der Kinderabteilung, das geht gar nicht. So, als ob das irgendjemand bemerkt. Es ist so albern, das ist so unfassbar. Aber da merkt man halt, dass sie in ihrer Situation auch nicht so gefestigt ist. Also, das wäre der normalen Samantha eigentlich total egal. Das ärgert mich so ein bisschen. Aber sie schafft das halt irgendwie zu überspielen, beziehungsweise er schafft es halt mit Humor zu überspielen. Dann gibt es einen Wortwechsel und dann einigen sich da drauf. Eigentlich ist das auch gar nicht mal so schlecht und sind dann 2 Wochen lang miteinander zusammen. Eine Langzeit-Samantha-Beziehung. Ja, und dann kommt die Carrie-Geschichte. Möchtest du da ein Ja. bisschen was dazu erzählen? Sie begleitet Bill Kelly im Wahlkampf und probiert sich, da sie ihn ja immer noch Mr. President nennt zwischendurch, in der Rolle als First Lady sozusagen, ist etwas genervt von diesem ganzen Politikbusiness, beziehungsweise es interessiert sie eigentlich auch alles gar nicht. Im Gegensatz zu Charlotte zum Beispiel, die da unbedingt mit rein möchte, weil sie hofft, da die reichen Sponsoren abzugreifen, die auf diesen Spendengeldpartys sind und weil die natürlich alle ganz tolle Hintergründe haben und Ivy League und alles. Aber ja, wie gesagt, Carrie interessiert sich da eigentlich gar nicht so für. Und am schlimmsten finde ich eigentlich diese Diskussion, wo alle 4 am Tisch sitzen und dann über Politiker reden. Also gar nicht über Politik eigentlich, sondern nur über Politiker. Und sich alle in der dritten Staffel zum ersten Mal Gedanken machen darüber, wie sie eigentlich zur Politik stehen. Ja. Und sie dann daraus natürlich ihre Kolumnenidee ableitet, irgendwie, ob Sex nicht immer auch Politics ist und so. Wo man dann irgendwie als schwuler Mann zumindest sagt, ja, erzähl mir was Neues. Also, welche überraschende Idee. Surprise. Sex und Politik hat was miteinander zu tun, echt? Ja, und da finde ich das ja auch furchtbar. Wir haben ja in der Folge davor ja schon mitbekommen, dass Carrie gar nicht wählt und sich überhaupt nicht für Politik ja interessiert, beziehungsweise, hallo, ihr ganzer Block ist eigentlich Sex, das ist Politik pur. Ja, genau. Frauen, Es geht die immer öffentlich wieder, über Sex reden. Hallo, das ja, ist sowas von politisch. Verhandlungen von Machtpositionen Ja. oder also immer auch so Sachen der Nähe und Distanz und so. Das ist doch, ja, Ja, verstehe ich es auch fängt ja nicht, schon in der dass sie da ersten zum ersten Mal Episode drüber an. nachdenkt jetzt. Du, es fängt ja schon in Genau. der ersten Episode an. Da geht es ja darum, Frauen, wie die Sex haben wie Männer. Also, Ja, stimmt, genau. also Das ist gleich so Geschlechtsrollen ja, in Frage stellen und klar. absolut. Deswegen verstehe ich halt so dieses ganze Gespräch da gar nicht. Natürlich hat das eine mit dem anderen sehr, sehr eng miteinander zu tun. Vielleicht meint sie irgendwie sowas wie die organisierte Politik oder so. Das scheint ja in den USA tatsächlich nicht, weiß nicht, nicht als besonders volksnah wahrgenommen zu werden oder so. Vielleicht, ja, so dieses Washington-Elite-Ding oder so, was sie reinbringen. Aber es ist halt auch eine recht traurige Argumentation. Ja. Zumal, wo die 4 dann sich darüber unterhalten, geht es ja wirklich eigentlich nur darum, mit welchem Präsidenten man gerne gefickt hätte. Und also, da war ich wirklich entsetzt. Diese Diskussion an dem Tisch. Über die Diskussion oder über die Auswahl? Nein, über die, ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ein lohnenswertes Nachdenken ist. Nee, gar nicht. Gar nicht. Das ist einfach nur eine ganz blöde Geschichte, die da reingedrückt haben, um so ein bisschen das Ganze zu Na, es vernetzen, sieht halt aus, wie 4 Frauen interessieren sich für verbinden. Politik das erste Mal. Und es resultiert darin, dass alle darüber reden, mit welchem Präsidenten sie am liebsten geschlafen hätten. Ja, Oder super. und das ist halt nicht Politik. So. Nee, das ist Also, einfach nur in bescheuert. Das dem ist Fall einfach ist Klischee. Sex und Politik dann eben nicht Politik. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was war denn Mirandas Standpunkt? Bei der erhoffe ich mir ja immer, dass sie dann irgendwie noch den Durchblick behält, wenn alle anderen schon wieder über Schwänze reden. Aber ich weiß gerade gar Nee, nicht mehr, ob dieses sie Mal, da glaube ich, war irgendeinen. das Charlotte, die dann so ein bisschen. Wobei, nee, auch nicht. Nee, Nee, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Charlotte sagt ja, dass man über Politiker endlich an sein Haus in Connecticut kommt. Oder was auch immer. Ach, ich weiß auch nicht. Es war auch komisch. Jedenfalls, ja, sagt er dann ja bei einer Gelegenheit. Also, bei einer Gelegenheit, postkoital, sie liegen rum. Er sagt, es war schön. Hast du eigentlich Lust, mal irgendwas anderes zu machen? Oder wünschst du dir irgendwas? Wo ich dann so gesagt habe, okay, alles jetzt klar. Was wünschst du dir denn? So, ja. Ich meine, ganz schön scheinheilige Einleitung. Rafft sie gar nicht. Nee. Stellt auch noch die erwünschte Gegenfrage, ohne zu raffen, worauf er hinaus will, nämlich, dass er einen Wunsch hat. Ja. Ja, dann sagt er halt, er fände es nett, wenn sie sich mal hinterher unter die Dusche gehen, sich schön sauber machen und sie ihn dann anpinkelt. Ich weiß nicht, warum er da vorher noch betont, dass sie sich schön sauber machen. Das war irgendwie, ja, ich glaube, um das ein bisschen zu entschärfen. Ja, so, ne? Das machte so den Eindruck, das fand ich ja, nicht so. Ja, lass uns schön in die Badewanne gehen und sie, oh ja, das ist schön. Ganz und dann schön duschen sauber. Und dann sind wir schön sauber, oh ja, das ist schön. Und dann pinkelst du mich an. Okay. Und dieser was Moment es dann tut, ist eigentlich gut. Nur den Kontrast erhöhen, oder? Ja, absolut. Eigentlich schon. Dadurch irgendwie noch mehr dirty. Und das Schöne ohne ist, das zu werten. Sie kommentiert das ja dann gar nicht. Sie liegt dann einfach tot ja. da. Mit kalten Augen. Das Weil Schöne sie das wäre, absolut ja, nicht hat kommen sehen. Nee. Wobei vollkommen klar war, schon bei seiner ersten Frage, wünschst du dir eigentlich was, dass jetzt gleich ein Kink kommt. So, ja, aber das Schöne wäre ja, wenn sie dann so reingezoomt hätten, so in ihre Augen, so dim, dim, dim. Dim. Oh, das Can't war so großartig. Compute. Ja. Nee, das war echt schön. Ja, und dann gibt es halt das Problem, dass sie das aber nicht machen möchte und ihn aber auch nicht sagen möchte, dass sie das nicht machen will. Und ja, die nächsten Treffen sehen dann so aus, dass sie einfach nicht mehr trinkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann sagt, ah ja, heute Abend kann ich übrigens nicht, da bin ich auf einer Wahlparty und übrigens so bla, ja, dann können wir uns nicht treffen und dann, oh ja, gut, und dann trinkt sie ganz schnell Wasser. Und ich dann denke so, hey, das Schlimme ist auch noch, in dieser Szene sind die Gläser gelb. Stimmt. Das ist so furchtbar. Und es gibt ganz langsame Einstellungen davon, wie er aus seinem Bier trinkt und die Kellnerin das Tapwater eingießt und es gluckert so schön. Und alles ist und gelb. Sie haben das schärfste Chili der Stadt. Das ist so großartig. Ja, das ist echt wunderbar. Also so aus Comedy-Gesichtspunkten ist es fantastisch verarbeitet worden, aber absolut, aus anderen Gesichtspunkten ist es wieder ein relativ Wirklich. Alberner Umgang mit einem ziemlich harmlosen Kink, wenn man so macht. Ja. Um jetzt doch mal zu werten. Sie kommt ja dann an einen Punkt, wo sie dann sagt, okay, sie muss mal mit ihnen darüber reden, weil das geht so gar nicht. Und hat dann Sex, er geht dann duschen und sie setzt sich ganz verkrampft auf die Toilette. Bei der sie vorher den Deckel runter macht. Ja, natürlich. Und naja, dann spricht sie es so ganz langsam an, während er dann immer zuhört, während er sich dann halt so einseift und duscht, so, erzähl weiter. Und da merkt man halt so, wie krass verkrampft die ist. Also sie spricht dann halt so an, dass sie das halt mit dem Pinkeln halt nicht so toll findet. Und wenn sie dann halt so eine längere Beziehung, wenn es ein bisschen ernster wird, dann kann sie ja vielleicht so mal warmen Tee nehmen und über ihn gießen, wo ich dann denke so, du hast den ganzen Fetisch da nicht verstanden. Aber das habe ich auch gedacht. Ich war einerseits voll gerührt davon, dass sie auf ihn zugehen will. Also wirklich. Ja. Ich dachte wirklich, okay, sie hat nachgedacht. Sie hat sich jetzt in die falsche Richtung, damit, aber ja. Sie hat sich damit beschäftigt und sie hat jetzt Lösungsvorschläge und Chapeau. Also ich finde das gut, dass man mit Lösungsvorschlägen kommt. Ja, aber sie kommt dann halt aber auch mit warmer so, Tee? Das geht gar nicht. Und sie meint dann ja auch irgendwann von wegen, ja, wenn es dann ein bisschen länger bei uns geht, dann könnte ich auch beim Pinkeln die Tür auflassen, wo ich denke, hallo, was für Beziehungen haben die denn da, dass sie Probleme haben damit? Ach, das ist so unfassbar. Ja, da gab es ja auch so diese Geschichte mit den größer auf Klo gehen, dass man dann halt nicht in der Wohnung vom Freund irgendwie größer auf Klo geht, weil das wäre ja total ein No-Go. Ja, ganz schlimm. Und das Schöne ist ja, er guckt dann raus und meint so, ah ja, übrigens, meine Berater genau haben gesagt, dass die Beziehung zwischen dir und mir so gar nicht geht, weil dein Blog ist ja so mit Sex und so und Sex ist ja nicht so gut mit Politik. So schlüpfrig. Oh, so schlüpfrig. Es geht so gar nicht. Und macht er Schluss mit ihr. Und sie steht da und denkt sich so, Bitch, jetzt erst recht. Und dann macht sie eine schöne Kolumne darüber, die sie auch noch so schön nennt. Pee or not to be, that is the question. Und er liest sie dann halt zum Schluss ist dann total entsetzt. Man sieht so sein Entsetzen im Gesicht. Und dann ist auch die Folge zu Ende. Großartig. Großartig. Ja. Muss auch gestehen, eins meiner absoluten Lieblingsfolgen in dieser Staffel. Ja? Ja. Sind wir schon bei der Wertung? Noch nicht, aber wir sind jetzt bei den Outfits. Was ist dein Top-Outfit? Du wirst mich hassen. Ja. Weißt du schon welches? Nein. Okay, Sam, als sie Jeff kennenlernt. Mhm. Ich wollte es eigentlich als Best-Outfit/Worst-Outfit aufschreiben, aber ich habe dann noch ein anderes Worst-Outfit gefunden, weil es beides gleichzeitig ist. Es ist so extrem. Aber ich glaube, ich mag es. Da hat sie so eine lila Samtjacke an und so ein grünes, schulterfreies Top drunter. Ja. Und so einen kurzen lila Rock dazu, den man nur in einer Einstellung wirklich sieht. Und dann noch roten Lippenstift. Also es sind so ganz krasse Farbkombi aus grün, lila, rosa und rot, die aber voll schön ist. Und außerdem hat sie eine wahnsinnige, lockige Frisur, die unglaublich schön ist. Wie mir überhaupt aufgefallen ist, dass Sam in dieser Folge 4 komplett verschiedene Frisuren hat, die alle total anders sind als das, was sie sonst immer hat. Mhm. Und diese lockigen Haare, die hat sie, glaube ich, am Anfang und in dieser Szene, die finde ich total schön bei ihr. Okay. Hat sie dann aber nicht mehr später, ja. Ja, hätte ich nicht schon zwei Worst Outfits, dann wäre das eins von denen. Ja, wusste ich doch. Ja. Okay, und deins? Mein Top-Outfit, da habe ich das Carrie-Kleid, das schwarze Carrie-Kleid genommen mit der großen roten Blume. Ach so, unter der sie Schuhen. Den Wahlkampf-Button versteckt. Ja, finde ich total genial. Witzig. Ja, die Blume, das fand ich auch schön, aber schwarze fand ich Kleider. Echt, ja, total. Also die hat ja ihre Jackie Kennedy-Looks dann an und die finde ich ja sowieso großartig. Und aber dieses schwarze Kleid mit dieser großen Blume fand ich echt toll. Auch dadurch, dass sie halt diesen Button dann halt aufgetragen hat, ohne dass er so auffällig ist und das heißt auffällig, der war unsichtbar. Ja, der war total halt unter unsichtbar. Der Blume. Außer man hat sie gefragt, dann konnte sie ihn nämlich zeigen. Aber das fand ich ein schönes Kleid von ihr. Das Lustige war, als ich den Wahlkampfmanager gesehen habe, der sich ja später dann, der nicht mit Stanford zufrieden gibt. Ja. Der fordert sie ja auf in dieser, das ist glaube ich so eine Montage, wo man sie sieht bei irgendwie einer Rede, während Bill redet. Ist er Bill? Ja. Ach ja, genau, heißt Bill Carey. Fand ich übrigens super lustig. Also Bill wie Bill Clinton, Carey wie John Kerry, später hier nach Präsidentschaftskandidat ist. Und dann noch verbunden mit den Golden Showers Vorlieben, Hammer. Was ja nun gerade das Trump-Thema war. Das war sehr witzig, wie viele politische Anspielungen allein in dieser Politikerfigur waren, ohne dass sie das damals hätten wissen können. Mhm. Also echt witzig. Also Bill ist aber bestimmt Bill Clinton, oder? Aber muss ja seine Regentschaft gewesen sein in der Zeit. Ja, könnte es sein. Präsidentschaft. Wo war ich? Ach so, genau. So, nein, da sieht man dann kurz diesen Wahlkampfmanager, der ihr den Button anbietet, damit sie den auch dran macht. Und dann hebt sie halt nonchalant diese Blume an und man sieht, dass da drunter der Wahlkampfbutton versteckt ist. Und damit muss er sich dann zufrieden geben. Und da habe ich ihn angeguckt und dachte, mit dir gab es irgendeine schwule Geschichte. Was voll komisch ist, weil ich mich echt nicht erinnern kann. Okay. Also ich kann mich an den Politiker erinnern, aber an diese ganze Folge konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich fand es lustig, dann, dass in dem Fall mein Gaydar tatsächlich auch mal funktioniert hat. Achso, du hast es vergessen, dass die Folge davor schon mit ihnen handelte. Ach so. Stimmt, das war ja davor. Ja. Dann war das davor, dass ich diesen Impuls hatte, als ich den das erste Mal gesehen habe. Okay, dann war das nicht bei dieser Party. Gut. Dein Worst Outfit? Mein Worst Outfit ist Carrie auf Charlottes Party. Mhm. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ach genau, auf der Wegwerfparty, also wo alle ihre Typen mitbringen. Ja. Da habe ich gar nicht verstanden, was da passierte, outfitmäßig bei ihr. Da hatte sie irgendwie so eine blaue Hose an, die, ich weiß auch nicht, ob die bis zum Boden ging oder irgendwie so Capri-Länge hatte oder so. Und dann so eine schwarze Weste mit so einem Dings da am Revers. Also es war auch keine Blume, sondern irgend so ein Accessoire, wo man nicht so genau wusste, was das soll. Und da drunter guckte dann so beiger, glänzender Stoff hervor, als hätte sie irgendwas Größeres drunter gezogen unter die Weste, was dann so rausragte oder zuppelte. Und dann noch so eine Kette mit so einem runden Medaillon, die irgendwie sowas sehr so weiß nicht, sowas Ethno-mäßiges hatte, aber das passte eigentlich gar nicht zum ganzen Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Ja, das war großartig schlecht. Also hast du das auch? Nein, ich habe mir Nein, du hast immer noch zwei Worst Outfits? Ja, okay. Habe ich tatsächlich. Nee, ich habe mich für Steves Outfit entschieden. Der hatte so eine braune Hängejacke mit so einem rot-weiß gestreiften Hemd an. Und das sah so unfassbar obdachlos aus. Das geht gar nicht. Also, wenn das der Sohn von Boris Becker gewesen wäre, dann wäre das sein Outfit gewesen. Absolut furchtbar. Echt grausam. Das geht gar nicht. Also Steve, sorry. Oh. Aber Steve ist bei mir komplett raus aus den Outfits, weil der hat immer das Worst Outfit. Also, aber das war so schlimm. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe ihn halt immer so im Hinterkopf, wenn ich an ihn denke, da ist es auch schlimm, was er im Kinofilm trägt. Aber das ist halt etwas, da finde ich ihn total niedlich. Ja, da sieht er aus, als wäre er von seiner Mama angezogen worden, so als kleiner Mann. Und das ist so niedlich, da möchte ich ihn am besten in die Backen kneifen, also in beide. Oh. Bist du groß geworden? Oh, du bist so groß geworden, na, oh, so hart. Ja. Also das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe die ganze Folge nochmal durchsucht. Du hast natürlich wieder 10 oder so. In diesem Fall Sam, die auf dieser Party, auf dieser Wahlkampfparty, wo die ganzen Sponsoren da sind, sagt sie zu irgendeiner Frau in so einem, also das sieht man nur so im Vorbeigehen, die Kamera schwenkt so drüber und sie sagt zu so einer Frau: Ich glaube weder an die republikanische Partei noch an die demokratische Partei, ich glaube an Partys. Was halt auf Englisch noch viel lustiger ist, weil da ist es Democratic Party and Republican Party und ich habe auch lange nicht verstanden, dass Party das gleiche Wort ist für Party und für Partei. Ja, Party ist aber, wird aber, glaube ich, anders geschrieben, oder? Nee, es ist genau gleich geschrieben. Ah, okay. Ja. Okay. Also Party ist Partei oder Party. Mhm. Okay, ja, das ist gut. Schönes Wortspiel. Und, und die Frau dreht sich einfach um, guckt total angewidert und geht weg. Weil das vielleicht auch, also das hatte so sowieso, also es war so kombiniert. Auf dieser Party hatte Samantha nämlich so ein merkwürdiges weißes Outfit an, was ich, also ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich das irgendwo reintue, aber es hat mir weder besonders gefallen noch missfallen. Es hat mich nur sehr erinnert an Patsy Stone. Mhm. Und sie hatte nämlich auch die Frisur von Patsy Stone. Sie hatte irgendwie so ein... Von Absolutely Fabulous für die Leute. Ja, die genau, genau. So ein Absolutely Fabulous Bebop. Ja. So einen geföhnten Bebop irgendwie. Ja. Und war völlig deplatziert auf dieser Party, offensichtlich, hatte ja auch, wie sie vorher erklärt hat, überhaupt gar kein Interesse an Politik und sagt dann diesen incredibly offensive Satz zu jemandem, der wahrscheinlich politikmäßig irgendwie hauptberuflich unterwegs ist. Und es hatte sehr was von Patsy Stone, deswegen mochte ich diesen Satz so. Mhm. Er war weniger gelallt, als ihn Patsy gelallt hätte. Ja, das stimmt. Aber es hätte eins zu eins. Aber großartig, ja. Ist mir gar nicht so intensiv aufgefallen. Ja, ich habe zwei eigentlich gehabt, beziehungsweise mehrere und habe jetzt einen gewählt, den ich total schick fand, denn Miranda fragt dann, nachdem sie auf diese Wahlparty mit Steve ankommt, warum wählen wir diesen Kerl? Und Carrie erzählt dann ausschweifend, warum und wieso und weshalb und dann zum Schluss sagt sie, ich schlafe mit ihm. Ah, okay, dann ist ja gut. Stimmt. Sag mir nochmal, warum wählen wir diesen Kerl? Weißt du, er verlangt eine Untersuchung des kommunalen Bildungshaushalts zur Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten und er will eine Kommission einsetzen, damit Großunternehmen nicht mehr immer weiter eure Steuergelder verschwenden. Ich schlafe mit ihm. Das genügt für mich. Gut, kommt, ich stelle euch vor. Das war auch schön. Großartig. Zumal das Carrie da sein Wahlkampfprogramm einfach so abspulen konnte. Also, ja, ja. Da war ich erstaunt, dass sie sich doch so weit interessiert oder vielleicht hatte sie es schon so oft gehört, dass sie sich gar nicht dagegen wehren konnte. Letzteres. Ja, ich denke mal nicht, dass sie sich damit beschäftigt hat. Sie war einfach nur häufig dabei und hat es gehört und dann hat sie das einfach abgespult. Das geht einfach gar nicht. Ja. Wenigstens gibt es Häppchen auf solchen Partys. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist das einzig Gute daran. Hm. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen Pressefuzzis dann immer auf sowas gehen wie Carrie. Damit sie dann halt ihre Häppchen da nehmen kann. Ja. Sag mir zum Schluss nochmal, woher ich diesen Typen kenne, diesen Bill. Keine Ahnung. Weil der Schauspieler kam mir total bekannt vor. Ich glaube, er sieht nur so aus wie einer, den man kennt. Meinst du? Mhm. Und zwar gibt es, da gibt es so. Er erinnerte mich ein bisschen an Steve Martin, aber vielleicht ist das so ein längerer Boyfriend, den ich vergessen habe über die Jahre, aber nun ist er ja nach der zweiten Folge schon wieder weg. Also eigentlich nicht aus dieser Serie kennen. Nee, die kennst du auch nicht aus dieser Serie. Er ist ja jetzt weg. Also ist tatsächlich nicht mehr in der Serie drin nach dieser Episode. Man hätte ja mal sich vorbereitend googeln können. Ja, naja, wie dem auch sei. Also das ist auch kein wichtiger. Also das Gesicht, es sieht einfach sehr ähnlich aus wie einige Schauspieler, die in diesem Alter mit so grauen Haaren und so gecastet werden. Also das ist jetzt nichts großartig Überwältigendes, was man da gesehen bekommen hat von dem. Also das ist jetzt kein spezieller Schauspieler. Na, ich fand ihn schon nicht hässlich, muss ich sagen. Ja, war okay. Ist ja auch so der Typ, den ich ganz niedlich finde, aber ja. Ich glaube, ich kenne ihn aus Desperate Housewives, da hat er jedenfalls länger mitgespielt. Okay, die Serie habe ich gar nicht geguckt, deswegen. Aber ja, der scheint nur in vielen, vielen Serien irgendwie so auftauchende und wieder verschwindende Nebencharaktere zu spielen. Der hat tatsächlich, glaube ich, jetzt keine Hauptrollen irgendwo gespielt. Ja. Und Desperate Housewives ist die einzige von den Serien, in denen er ist, die ich, glaube ich, gesehen habe. Die habe ich auch nicht bis zum Ende gesehen, aber zumindest die ersten Staffeln sehr gerne. Okay. Ja, ich habe die gar nicht geguckt, die ist so an mir vorbeigegangen. Ach, komisch, die war ja damals auch ziemlich gehypt eigentlich. Ne? Ja, aber parallel, das war die Zeit, wo ich Six Feet Under geguckt hatte. Ah, okay, Six Feet Under habe ich ja erst später nach der Serie irgendwann mal angefangen und direkt in 3 Wochen durchgeguckt. Mhm. So auf 1. Ja, ich auch, geil. Also das war, ich habe es auch nicht live geguckt. Okay, gut, also ich weiß nicht, ja, dann ist er halt so ein Typ, faltenfrei, aber weiße Haare. Ja, ja. Den man öfter so sieht. Ja, wie ist denn deine Bewertung für diese Folge? Also ich fand sie nicht so gut wie die Folge davor. Ich würde bei 2 Stanfords bleiben. Okay. Also, ja, wie gesagt, die Diskussion am Tisch hat mich wahnsinnig aufgeregt. Die, es war alles so ein bisschen unfertig und ja, auch nicht so lustig wie die Folge davor. Und es gab auch nicht so ein drunterliegendes Thema, was nochmal bearbeitet wurde oder so. Zum Beispiel habe ich bei Politically Erect, dem Folgentitel, habe ich überlegt, ob es jetzt um Political Correctness geht, was ich dann... Nein, Erektion. Ja, ja. Politisch erigiert. Genau, also aber um die, also tatsächlich hat sie ja über Sex and Politics dann gar nicht so viel geschrieben. Es ist dann ja doch nur die Pipi-Kolumne draus geworden. Oder vielleicht, weiß ich nicht, sind sie auch 2 Wochen gewesen. Zusammen gewesen. Also er hat sie ja auch darauf angesprochen, dass er die Kolumne liest und ach stimmt, da kommt er ja drin vor, richtig. Genau, richtig, und richtig, du hast ja recht. Das ist es ja. Und dann zum Schluss, da hat sie die Namen halt dann nicht erwähnt und hat dann über das Pipi-Thema gesprochen. Hm. Ja, also das sieht man halt alles nicht, aber die schreibt dann halt schon scheinbar regelmäßig darüber. Mhm. Ja. Und ja, also ich bin da ja so ein bisschen gespalten, weil ich wie gesagt, das ist eins meiner Lieblingsfolgen in dieser Staffel. Und was ich halt ganz lustig finde, sind die ganzen Wortspiele. Also es wird sehr, sehr viel mit Pipi hantiert, mehr oder weniger. Also Carrie nennt sich auch die Prinzessin und das Pipi. Und oh Gott, ja, das ist dieser Ausflug, wo ich weiß schon mal nicht mehr, wo die dahin sind, wo die da draußen rumlaufen und sich darüber unterhalten. Ja, und es gibt auch ganz, ganz großartiges Zitat von Stanford, wo er auch fragt, warum man ihn wählen soll. Und dann gibt der Bill halt so die Antwort von wegen, ja, ich habe keine Angst vor Chelsea, haben Sie meinen Arsch gesehen? Und dann guckt Stanford rüber und sagt, ah, stimmt, ja, Sie haben meine Stimme. So nach dem Motto. Ja, das war ein sehr souveräner Umgang. Das fand ich auch, ja, richtig. Absolut. Also sehr, sehr humorlastig. Mm. Es macht auch Spaß. Es ist natürlich, wenn man jetzt das Ganze ausblendet, was so wie kacke das eigentlich auch ist, dass Carrie sich so gar nicht für Politik interessiert und wie schlimm das eigentlich ist und wie plump das teilweise auch rüberkommt von ihr. Finde ich jetzt aber auch lustig, halt diese ganze Johnny-Geschichte und die Art und Weise, wie Samantha damit umgeht, wie frustrierend das teilweise ist. Aber andererseits kommen dann auch so Sachen wie, ich bin Johnny Green Giant im Bett. Also das ist irgendwie, das hatte ich mal gegoogelt. Das ist bezogen auf irgendeinen Werbespot von irgendeiner Gemüsewerbung, wo so ein großer grüner Gigant, so ein Gemüsegigant irgendwie rauskommt. Es ist auch großartig. Und was dann halt auch noch von Sam kommt, Sex mit einem geilen Schlumpf. Das, also, weißt du, so Sachen, die ich liebe es. Und halt auch so diese furchtbare Szene zum Schluss mit Carrie in der Dusche, wo sie dann halt auch so dieses anbietet, dass man warmen Tee über ihn gießt. Und also ich fand das großartig. Ich habe einfach Tränen gelacht in einigen Situationen. Das ist so absurd. Ist auch diese gelben Gläser. Also sorry, das ist absolut bescheuert. Ich liebe es. Ja. Genau, und Samantha trinkt Martinis. Oh. Während sie mit Jeff dann geflirtet hat, wird das angesprochen. Ich schreibe das ja jetzt ein bisschen mit, damit wir da auch so ein bisschen so einen Überblick haben über die Cocktails. Also wann immer Names gedroppt werden, schreibst du das jetzt mit? Unter egal, anderem, ja. Also Cocktails und was für Brands, die mit Sex and the City so ein bisschen verbunden werden. Die schreibe ich jetzt so ein bisschen mit auf und mal gucken, wie sich das dann halt so wie das dann zum Schluss dann ausschaut. Ja. Ja, also wie gesagt, 3 von 3 Stanfords von mir. Von mir 2. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge Nummer 2, Staffel Nummer 3, Sex und Politik. Politically Correct. Oh Gott, erect. Was war mein Name? Erect. Politically Erect. Das für ein furchtbarer Name. Grausam. Ja, nichts für Deutsch. Zungen. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Nils. Tschüss. Tschüss. Gestern bin ich endlich mit Deep Space Nine fertig geworden. Ich habe ein bisschen geweint am Schluss. Ja. So ganz egal. Ja, ich hätte auch geweint. Gosh, 7 Staffeln durch. Oh mein Gott, mein Leben. Ich will mein Leben zurück. Das geht gar nicht. Das war mein Leben. Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt beglückwünschen oder betrauern soll, wenn du das so sagst.